Christi Namen nennt, gebt unserem Gott die Ehre. Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserem Gott die Ehre. Die falschen Götzen macht zu Spott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott.